Manfred Krug als Fußballtrainer aus der Magdeburger Börde in Thomas Brussigs Monolog Leben bis Männer. Ruhig mal. Hören Sie? Die Autobahn. Kein Lüftchen und ganz weit die Autobahn. Ruhig. Da. Nachher wird schwer was runterkommen. Im Radio haben Sie gesagt, wechselnde Bewölkung. Aber wenn ich die Autobahn höre, bei Windstille, dann kommt was runter und nicht zu knapp. In spätestens anderthalb Stunden, wenn's Training losgeht. Das erste Training mit einer neuen Mannschaft und dann gleich Regen. Noch nie einen Trainer gesehen? Bitte, hab nichts zu verbergen. Sehe ich aus wie einer, der was zu verbergen hat? Meine Dame, zugucken gerne, aber nicht einmischen. Frauen und Fußball ist immer prekär. Je emanzipierter, umso schlimmer. Abseits, Libero, das kann man ihnen noch erklären. Irgendwann begreifen sie es sogar. Aber Frauen verstehen nie, wieso Fußball. Ich bin absolut kein Frauenfeind. Aber Frauen und Fußball? Nee. Kennen Sie auch nur eine Fußballtrainerin? Nennen Sie mir eine einzige und ich halte meinen Mund. Es gibt Fußballtrainer, die nie Fußball gespielt haben. Uruguay ist sogar mal Weltmeister geworden mit einem, der nie Fußball gespielt hat. Das ist alles möglich. Aber dass eine Frau Fußballtrainer ist, ausgeschlossen. Heiko steht! Oder vor Gericht. Schon bei der Scheidung ist eine Frau als Richter schlimm, kann ich Ihnen sagen. Aber wenn sogar bei diesen sogenannten Mauerschützenprozessen, das muss man sich mal vorstellen, die hat doch keine Ahnung, wie es zugeht in der militärischen Einheit mit Befehl und so eine Richterin weiß doch nicht mal, was Vergatterung bedeutet. Wenn ich es Ihnen sage, fragen Sie irgendeine Frau, was Vergatterung bedeutet. Nein, nicht irgendeine, fragen Sie die klügste Frau, die Sie kennen. Was Vergatterung bedeutet. Ich garantiere Ihnen, keine weiß es. Sie glauben, dass Sie es wissen, aber Sie wissen es nicht. Und sowas darf dann Urteile sprechen. Die versteht doch überhaupt nicht, was es heißt, dass ein Mann an seinen Platz gestellt wird und seine Pflicht zu erfüllen hat. Versteht die nicht. Ein Trainer versteht sowas sofort. Und wenn einer rüber machen wollte, wusste der doch, was ihn erwartet. Ist meine Ansicht. Gab auch andere Wege. Musste doch nicht so einen armen kleinen Grenzsoldaten in Konflikte stürzen. Hätte jeden treffen können. Wehrpflicht, Fahneneid, Befehle. Da hatte man keine Wahl als kleiner Grenzsoldat. Da wurden nun mal welche erschossen. Ich sage leider. Aber die Prozesse, Jahre später, die machten doch keinen mehr lebendig. Und dann eine Frau. Keine Ahnung von Vergatterung. Aber wenn dann die Mutter von diesem Vollidioten, ich nenne ihn jetzt mal so, von diesem Vollidioten, der sich unbedingt erschießen lassen wollte, leider, wenn also die Mutter vor Gericht erschien, dann können Sie sich doch denken, wie das lief. Die Richterin sieht die Mutter. Dann hatte doch so ein kleiner Grenzsoldat verloren, der konnte sich doch gar nicht begreiflich machen mit Befehl und Vergatterung. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selbst mal in so einem Gerichtssaal gesessen, nicht auf der Bank, sondern als ganz unbeteiligter, unvoreingenommener Zuschauer. Aber als ich mitgekriegt habe, dass da eine Frau als Richter, also, da war's aus. Ich bin kein Frauenfeind, aber es gibt einfach Grenzen. Gibt ja auch keine Fußballtrainerin. Heiko steht! Das kann eine Frau doch gar nicht. Die würde kein Mensch hören. Ein Trainer muss brüllen können, sonst braucht er gar nicht erst anzufangen. Ich übrigens brülle nicht. Es sieht aus wie brüllen, aber in Wirklichkeit ist es Denken, und zwar sehr leidenschaftliches Denken. Das Brüllen geht ganz von allein, da muss ich gar nichts für tun. Die anderen Trainer gucken bloß zu oder sagen alle 10 Minuten mal was, wovon sie 5 Minuten nachdenken, wie sie es sagen wollen. Nicht bei mir. Meine Spieler wissen, was ich denke, mit minimalster Verzögerung, nur durch die Gehirnströme, ein paar Millisekunden. Jeder Gehirnpsychologe oder was kann das bestätigen, Luft holen und dann ist die Nachricht mit Schallgeschwindigkeit bei den Spielern. 300 Meter pro Sekunde, also überschlagsmäßig spätestens in 0,3 Sekunden. Im Winter sogar noch schneller, weil Schall im Winter, kann Ihnen jeder Tontechniker oder Physiker bestätigen, ein paar Millisekunden später hat der Spieler meine Botschaft verstanden und weiß, was zu tun ist. Und ganz unter uns, das ist wirklich der einzige Weg. Wenn die Spieler auflaufen und wissen, es geht um was, da haben sie Angst. Das sind ganz tiefe Urinstinkte. Die haben Angst, was falsch zu machen. Gegner ist unbekannt und sie halten die blanken Knochen hin. Da brauchen sie doch einen, der ihnen sagt, was sie machen sollen. Da ist eine klare Anweisung die Erlösung. Ich will Ihnen ein Beispiel bringen, wie dringend ein Spieler eine klare Anweisung will. Ich habe mal zum Spieler ganz ruhig gesagt, er soll sich die Schuhe zubinden. Seine Schuhe waren zu. Ja. Und was macht er? Hockt sich mitten im Spiel hin und bindet sich die Schuhe zu. War eine volle Minute außer Gefecht gesetzt. Aber jetzt kommt der Clou. Der war von der Gegenmannschaft. Dem fehlte einfach eine klare Anweisung und von mir hat er eine gekriegt. Das funktioniert aber nur, wenn der andere Trainer kein Platzbrüller ist, sondern ein Kabinenbrüller, aus Angst, sich zum Maxe zu machen. Ich bin ein Platzbrüller, obwohl ich nicht brülle, sondern denke, leidenschaftlich denke. Denke und lenke, der Stratege am Rand, der Julius Caesar der Seitenlinie. Wenn Sie bei einem Spiel plötzlich ganz leidenschaftlich denken, was die Spieler machen müssten, und die Spieler machen das auch, weil Sie der Trainer sind, nicht zu unterschätzen das Gefühl, nicht zu unterschätzen. Was ich denke, sehr leidenschaftlich denke, das passiert auch! Nicht zu unterschätzen. Das war der Heiko, der mit den Schuhen. 9 war er damals. Als er sich die Schuhe zuschnürte, machten meine ein Tor. Hat der Heiko geweint? Da tat's mir natürlich leid, wenn ein Erwachsener was zu einem 9-Jährigen sagt, die können das nicht unterscheiden. Der Trainer vom Heiko hat ihn angefaucht. Bist du ein Mädchen oder warum flänzte? Da habe ich den Heiko getröstet, bin noch kein Unmensch. Und weil er immer noch geweint hat und einfach nicht aufhören wollte, habe ich zu ihm gesagt, dass er ein toller Spieler ist. Einer wie Jürgen Sparwasser. Und dass ich ihn jederzeit in meine Mannschaft nehmen würde. Da hat der Heiko aufgehört zu weinen und ist in meine Mannschaft. Sofort. Hat sich schon in meiner Kabine umgezogen nach dem Spiel. War wie adoptiert. Und den Trick mit dem Schuhe zu binden, hab ich mir gemerkt. Für später. Bei Kindern ist es ja keine Kunst, aber der funktioniert auch bei Männern. Klare Anweisungen sind die Erlösung auf dem Platz. Wo kämen wir denn hin, wenn alle Individualitäten wären? Mit diesen ganzen anti-autoritären Moden muss mir niemand kommen, bloß weil sie vielleicht Doppelnamen haben, müssen sie sich nicht für was Besseres halten als ein Fußballtrainer. Sie wissen doch genau, wenn gespielt wird, kommt das übrige Leben komplett zum Erliegen. Das ist das Fußballgefühl. Alle gucken Fußball. Und warum wollen alle Fußball gucken? Das ist eine interessante Frage. Es gibt Experten fürs Fernsehen, die von früh bis spät nichts anderes machen, als sich Spiele auszudenken, die im Fernsehen laufen sollen. Die denken sich sowas aus wie das Millionenspiel oder Big Brother. Aber das ist noch gar nichts gegen Fußball. Sowas wie Fußball würden die gern erfinden, geht aber nicht, weil es ist schon erfunden. Ich will Ihnen mal was verraten, das hat nichts mit dem Heiko zu tun, aber das ist ja auch völlig uninteressant für Sie, mit dem Heiko das. Muss ich ja nicht lang und breit so. Fußball. Fußball ist ja nicht das einzige Spiel, wo was mit Ball und Tor und Mannschaft. Gibt ja auch. Basketball, Rugby, Handball, Volleyball, Eishockey und. Wasserball. Aber nur Fußball ist ein Spiel fürs Auge. Sie sehen, wie der Ball läuft, haben immer den Überblick vorm Fernseher und wenn's spannend wird, dann kriegen Sie das auch mit. Nicht so wie beim Eishockey, wo kein Mensch sieht, wie ein Tor fällt. Wenn die Spieler die Arme hochreißen, dann weiß der Zuschauer, ah, ein Tor ist gefallen. Naja, ist ja auch idiotisch, ein Spiel mit diesem viel zu kleinen Puck. Ist ja nichts fürs Auge. Ein Ball, ein Fußball, das ist was fürs Auge. Außerdem ist ein Fußballspiel fast immer spannend. Nehmen Sie Volleyball. Da kommt die Aufgabe, dann stoppen, Zuspiel, schmettern. Da ist ein Spiel wie das andere. Haben Sie je ein Volleyballspiel gesehen, wo Sie noch Jahre später sagen, ja, das war doch dieses... Oder wenn Sie mittendrin mal aufs Klo müssen und kommen zurück in die Halle, dann schauen Sie auf die Anzeigetafel, sehen den Spielstand und wissen Bescheid. Aber Sie kommen nicht auf die Idee, Ihren Nachbarn zu fragen, ob Sie was verpasst haben. Der wird Sie wahrscheinlich angucken wie... Und wenn Sie nichts verpasst haben, weil Sie nichts verpassen können, warum schauen Sie es überhaupt an? Na, Sie schauen sich's ja gar nicht an. Genauso wenig wie Handball. Die eine Mannschaft greift an, die andere verteidigt und dann spielen die sich am Kreis. Das heißt Kreis, obwohl kein Mensch weiß, was an diesem Kreis ein Kreis ist. Ist auch kein Halbkreis, eher ein Halbei. Beim Fußball ist der Mittelkreis ein Kreis. Da spielen also die Angreifer den Ball hin und her, das geht ewig so. Und das Publikum klatscht mit, wie beim SED-Parteitag, wenn Ihnen das was sagt. Mich haben die da mal hingeschickt vom Betrieb aus. Gut, dachte ich, schaden kann's nicht. Die Hälfte von denen, die da saßen im Palast der Republik, waren, ich will mal sagen, einfache Menschen, ganz normal. Mitklatschen war angesagt und bloß nicht einschlafen. Alles klatschte im Rhythmus, obwohl es total langweilig war. Beim Handball geht's genauso zu. Wenn schließlich einer wirft, wird es Tor oder nicht, und das ist auch ein Problem vom Handball. Beim Handball fallen zu viele Tore, vom Basketball ganz zu schweigen. Aber beim Fußball kann ein einziges Tor die ganze Situation auf den Kopf stellen. 3 Minuten vor Schluss, es steht 2-2 und dann fällt ein Tor. Das ist doch schicksalsentscheidend. Aufstieg oder nicht? In eine ganz andere Liga vorstoßen oder nicht? Die Krönung eines Lebenswerkes, nur wegen einem einzigen Tor. Beim Handball ist es scheißegal, ob ein Tor fällt oder nicht. Und wenn es sowieso egal ist, braucht man gar nicht erst anzufangen. Und dann ist da noch ein einfacher Grund, und das ist wegen den Regeln. Es ist wichtig, dass man von einem Spiel die Regeln versteht. Wenn man nicht versteht, was läuft, ist es auch nicht spannend. Fußball ist so einfach, dass es ein 6-Jähriger kapiert. Wenn im Stadion einer aus Amerika neben Ihnen sitzt, Amerika sage ich jetzt mal so, dann müssen Sie ihm nur erklären, warum der Schiedsrichter pfeift, und dann hat der nach einem einzigen Spiel für den Rest seines Lebens die Fußballregeln begriffen. Wenn er helle ist, begreift er sie sogar allein, ohne dass einer daneben sitzt. Aber umgekehrt klappt das nicht. Was bei denen der Nationalsport ist, Baseball, da kann man die Regeln nicht vom Zuschauen verstehen. Nicht nach einem und auch nicht nach 100 Spielen. Ich guck manchmal Nachtsport, ich guck gern nachts fern. Nicht nur wegen der Werbung, ist klar, dass sie diesen Schweinskram tagsüber nicht senden können. Wenn das Kinder sehen, ist dann nix. Oder wenn die dann plötzlich auf die Idee kommen würden, so eine Nummer anzurufen. Dann haben die so eine Rechnung und nicht mal selbst. Telefon macht was aus. Meine Rechnung ist immer hoch. Also jetzt nicht nur deswegen. Aber was man als Trainer immer der Mannschaft hinterher telefonieren muss. Ich bei meiner Telefonrechnung habe immer gedacht, Mensch, von denen müsste man Aktien haben. Die stiegen und stiegen. Bei 80 bin ich rein. Dann gingen sie rauf auf 103. Und jetzt sind sie schon ein halbes Jahr unter 30. Wie bin ich jetzt drauf gekommen? Richtig, wegen dem Baseball, wo man die Regeln nicht versteht. Nicht mal, wenn man im Stadion neben einem Amerikaner sitzt und sie einem erklärt werden. Weil die verstehen ja selber nicht die Regeln. Tatsache, es gibt keinen Amerikaner, der die Regeln der amerikanischen Nationalsportart kennt. Ich bitte Sie, das will eine Weltmacht sein? Wenn die nicht mal die Regel von ihrem eigenen Nationalsport kennen? Was haben die denn überhaupt für ein Verhältnis zu Regeln, frag ich jetzt mal so. Der Engländer, Fußball, klare Regel, klare Sache. Als der Adolf den Coventry zerdonnert hat, ist der Engländer auf Hamburg und Dresden los. Lag 1-0 zurück, der Engländer, hat's aber drehen können, 2-1. Aber der Amerikaner, der schmeißt zweimal die Atombombe wegen Pearl Harbor. Aber eigentlich wegen Baseball. Der Amerikaner schert sich 0, nichts um Regeln. Er hat ja auch nie gelernt bei seinem Baseball. Können Sie mal einem Botschafter erzählen, da kommt er bestimmt ins Grübeln. Die Länder sind nämlich allesamt so wie ihr Nationalsport. Bei den meisten ist sowieso Fußball. Also wissen Sie alles über die Brüder, wenn Sie beim Fußball hingucken. Das ist meine Theorie und die stimmt. Ich muss nicht in der Welt rum Geld ausgeben für Flüge nach sonst wohin, London, Madeira oder Mexiko. Wozu gibt's Fernsehen? Ich guck mir hier die Spiele an, das langt. Sollen doch die anderen in der Weltgeschichte rumgondeln. Bringt doch nichts. In Mallorca haben im Sommer die Busfahrer gestreikt. Schönen Urlaub wünsch ich mit Kofferschleppen vom Hotel zum Flughafen. Typisch. Typisch für Spanien, wie die versprengten Provinzen das große Land immer wieder an den Rand des Abgrunds bringen. Jede Provinz hat ihre eigene Terrorgruppe und ihre eigene Fußballmannschaft, die international mitspielen kann. Aber in der Nationalmannschaft läuft's nie bei den Spaniern. Die Clubs ganz groß, die Nationalmannschaft immer unter ferner Liefen. Und so sind auch die Busfahrer auf Mallorca. Machen für sich tolle Abschlüsse. Aber dass die gesamte Touristikbranche in Spanien imagemäßig in die Knie geht, das interessiert die Busfahrer auf Mallorca nicht. Sehen Sie. Ich muss ja nicht ununterbrochen über Heiko reden. Ich meine, ich habe nichts zu verbergen. Ich stehe da jederzeit Frage und Antwort. Aber meine Theorie über Fußball und Nationalcharakter von Anfang an, seit es Fußball gibt, da nehmen Sie noch was zum Nachdenken mit nach Hause. Sie haben nämlich garantiert keine Vorstellung, wie die ersten Fußballspiele aussahen. Haben Sie nicht. Aber ich kann es Ihnen sagen, die ersten Fußballspiele waren ein einziges Gerenne. Die ganze Meute hetzte sich einen ab, den Ball hinterher, bis zur totalen Erschöpfung. Der Engländer erkannte zuerst, dass es clever ist, den Ball laufen zu lassen und nicht den Mann. Der Engländer hat einen großzügigen, weiten Pass geschlagen und aus der Ferne zugeschaut. Fußball im Kolonialherrenstil. Das sicherte dem Engländer eine jahrzehntelange Vormachtstellung. Am liebsten spielte der Engländer gegen den Schotten und das war für den Schotten immer demütigend. Der Schotte empfindet den Engländer traditionell als Besatzer. Und so wollte sich der Schotte was einfallen lassen, um die englische Überlegenheit zu brechen, ohne den Stil der Besatzer zu kopieren. Also ersann der Schotte den schottischen Flachpass. Fußballmäßig dasselbe wie schottischer Geiz. Kurze, knappe Pässe, was natürlich völlig neue Anforderungen an die Präzision stellte. Dass der Schotte den Flachpass braucht, um überhaupt mitspielen zu können, zeigt sich bis heute beim Wetterbericht. Immer sind es schottische Sturmtiefs, die uns am Wochenende erreichen. Das kann Ihnen jeder Diplom-Meteorologe oder jeder Wetterkarten-Heini bestätigen. Schottische Sturmtiefs. Weite, hohe Bälle waren einfach nichts fürs stürmische Schottland. Ganz ungemütliches Land. Wer kann, wandert aus. In Schottland selbst leben ja die wenigsten Schotten überhaupt. Aber das nur am Rande. Da wächst auch kaum was, außer Krüppelkiefern. Ja. Denen würden die Augen übergehen bei uns, in der Börde. Wir in der Börde haben ja die fettesten Böden in Europa. Wer unseren Boden in die Hand nimmt, vergisst es nie. Schwarz vom Humus, schwer vom Lehm, viel Lös und Wasser. So'n Boden gibt's nirgends sonst. Wenn die Freunde gewusst hätten, was wir für Böden haben in der Börde. Die hätten die ganze Börde abgetragen als Reparation und bei sich in der kasachischen Steppe ausgekippt. Aus der Wismut haben die Freunde ja einen einzigen Selbstbedienungsladen gemacht, wegen Uran. Eine Mondlandschaft haben sie zurückgelassen. Wenn sich 1945 auch nur ein sowjetischer Offizier gebückt hätte, um sich eine Handvoll von unserem Boden genau anzuschauen, dann hätten wir jetzt die Steppe oder die Mondlandschaft. Und dass wir später unsere Börde nicht waggonweise an den Westen verkaufen mussten, grenzt an ein Wunder. Damals haben unsere ja alles zu West gemacht. Export, Export, alles sollte in den Export. Wieso sie die Börde vergessen haben zu exportieren, den besten Boden Europas? Waren eben auch bloß Menschen, die Partei nix, vermute ich mal. Bei uns wächst alles. Zuckerrüben, Weizen, Kartoffeln, Zwiebeln, Kohl, was da alles los musste, um das von den Feldern zu holen. Ganze Batterien von Mähdreschern und Traktoren und Combines. Allein der Maschinenpark war ein Riesenbetrieb. Hieß Tatkraft Börde, war meine Bude. Und mein Verein BSG Tatkraft Börde. Eines Tages dann Sportunfall. Meniskus im Eimer. Aus. Konnten nicht mehr spielen. Von einem Tag auf den anderen. Hatte sofort 10 Kilo mehr drauf. In meinem Job konnte ich auch nicht mehr arbeiten. Musste ich einen auf Lehrausbilder machen. Da hat sich noch keiner tot gemacht als Lehrausbilder. Hat sich noch keiner tot gemacht. Ich konnte nebenbei sogar die Kindermannschaft von Tatkraft Börde übernehmen als Trainer. Mein Sohn war gerade in dem Alter. Den habe ich gleich mitgenommen. Und wollt mit der Mannschaft immer mitwachsen. Kinder, Knaben, Schüler, Jugend, Junioren bis Männer. Mein Junge, also mein Sohn, war 1,5 Jahre in der Mannschaft. Dann kam die Scheidung. Er kam zu ihr. Und sie hat ihm verboten, weiter zum Fußball zu gehen. Nun stand ich aber da mit der Mannschaft. Verstehen Sie, ich konnte mich doch nicht einfach hinstellen und sagen, weil mein Sohn nicht mehr bei euch mitspielen darf, trainiere ich euch nicht mehr. Was ist denn das für eine Einstellung? Und warum soll ich nicht mit euch mitwachsen, wenn schon nicht mit meinem Sohn? Ihr seid mir doch auch ans Herz gewachsen. Und so bin ich Trainer geblieben. Kinder, Knaben, Schüler, Jugend, Junioren bis Männer. Deshalb habe ich mich auch nie Übungsleiter schimpfen lassen. Was nur ein paar Lehrgänge mitgemacht hatte, durfte sich Übungsleiter schimpfen. Ein Trainer musste richtig studieren, an der DHFK. Aber einer, der jahrelang, jahrzehntelang bei seinen Jungs bleibt, Kinder, Knaben, Schüler, Jugend, Junioren bis Männer, der mit ihnen wächst wie, ja, 11 Söhne sollt ihr sein. Der hat es verdient, dass der sich nur Übungsleiter schimpfen darf? Nach dem Motto, übt heute mal dies, übt morgen mal das und übermorgen kommt vielleicht ein anderer? Nee, nicht mit mir. Ich bleibe bei der Mannschaft. Die Mannschaft war mein Ein und Alles. Andere haben eine Familie, ich hatte Tatkraft Börde. Meinen Sohn zum Beispiel, den durfte ich nur am Sonntag sehen, vom Gericht aus. Aber sonntags wurde auch gespielt, ging nicht. Konnte mich überhaupt nicht auf ihn einlassen, musste ständig an die Mannschaft denken. Oder im Sommer 90, Heiko 5 Tage London für 444 Mark, noch mit DDR-Pass? Ich nicht. Ich lasse mich doch nicht von denen ihre Kontrolle angucken wie ein Asylbewerber. Der Engländer ist ja bekannt für seine Hochnäsigkeit, und zwar seit jeher. Jahrzehntelang hielt es der Engländer nicht für nötig, bei Weltmeisterschaften anzutreten. Was ihn keineswegs daran hinderte, gleichzeitig zu behaupten, den besten Fußball zu spielen. Das ist typisch für den Engländer. Dieser unglaubliche Dünkel gegenüber allem, was außerhalb seiner Insel passiert. Vor allem das Verkehrswesen. Seine einzige Unverschämtheit. Alle Welt hat Rechtsverkehr, nur den Engländer macht es aus unerfindlichen Gründen glücklich, seinen Wagen nun ausgerechnet auf der linken Straßenseite zu fahren. Hier lernt jedes Kind, dass es nach links schauen muss, wenn es auf die Straße will. Aber in England kommen sie mit dieser Regel garantiert unter die Räder. Und deshalb habe ich im Sommer 90 ständig an Heiko gedacht. Als er in England war, 5 Tage London für 444 Mark. Pass bloß auf, habe ich gedacht. Die Mannschaft braucht dich. Schau erst nach rechts, dann nach links. Und schon bin ich in ein Auto gelaufen. VW Derby für 6.000 Mark, wo die Bremsen nicht funktionierten. Damals wollten ja alle einen Westwagen, koste es, was es wolle. Der Heiko kam jede Woche ins Krankenhaus. Mein Sohn nie. 9 Wochen war ich außer Gefecht. Saisonauftakt verpasst. Und als ich wieder da war, hatten meine schon 3 Packungen gekriegt. Und ich hatte wieder 10 Kilo mehr. Das neue Fresszeug, das du für West kaufen konntest, böse, böse. Es war überhaupt eine schwere Saison. Meine Bude hatte zu kämpfen, Lehrausbildung machte als erstes dicht und ich stand da ohne Arbeit. Und den Verein konnte sich meine Bude auch nicht mehr leisten. Wir brauchten einen Sponsor. Jeder Verein im Osten brauchte damals einen Sponsor. Aber welcher Sponsor lässt sich mit einer Mannschaft ein, die mit 3 verlorenen Spielen startet? Kein Sponsor, kein Geld. Nur wegen dem Linksverkehr. Es werden jedes Jahr aufs Neue Berechnungen angestellt über die Kosten des Linksverkehrs. Wobei wir noch ein kleiner Fisch sind. Aber fragen Sie mal die Autoindustrie, wie es der gefällt, dass der Engländer sein Steuer auf der rechten Seite montiert haben will. Da kann man doch keine Aktien kaufen. Wie das die Gewinne drückt. Das geht in die Milliarden. Den Engländer kratzt das wenig. Beim Euro macht der Engländer ja auch nicht mit. Ich hätte auch nicht mitgemacht. Aber dass ausgerechnet der Engländer ausschert, typisch. Damals keine Weltmeisterschaften, heute kein Euro. Nichts gelernt hat der Engländer, obwohl es schon damals ein böses Erwachen gab. Bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg hielt sich der Engländer für unschlagbar, zumindest auf dem eigenen Territorium. bis die Ungarn kamen und 6-3 siegten. Sie müssen sich das vorstellen, das Empire war gerade zusammengebrochen. Rommel hat in Afrika gemacht, was er wollte, Gandhi in Indien. Und nun, aller guten Dinge sind drei, kommt Ungarn. Nach englischen Maßstäben ein Kleinstaat. Und schießt den Engländer in Wembley 6-3 zusammen. Die Engländer wussten nicht mehr, wo oben und unten ist. Ungarn war rein fußballgeschichtlich ein Ableger des legendären Wiener Wunderteams, wo sich wienerische Beschwingtheit mit balkanesischer Heimtücke paarte. Alles, was die Donau hochgeschippert kam, wurde aufgestellt. Makedonier, Zigeuner, serbokroatische Schlitzohren, alle möglichen dunkeläugigen Blutsvermischungen. Ich habe mal einen von diesen Brüdern erlebt, eigentlich nur einen halben. Mutter war von hier, aber der Vater Bulgare. In der Börde waren Mischehen mit Ausländern ja eher die Ausnahme. Daher war dieser Halbbulgare schon was Besonderes. Wenn der am Ball war, hatten meine ganz schön zu tun. Schnell war der, gelenkig, immer für eine artistische Nummer gut, konnte alles durcheinander wirbeln, Trick 17, und hat sich nie freiwillig vom Ball getrennt. Und wenn er ihn los wurde, hat er gelacht. Und das war nur ein halber Balkanese. Stellen Sie sich von der Sorte 11 gegen England vor. Ordnung konnten die nicht halten, die Ungarn von Wembley. Das Zügellose lag denen im Blut, schon die Namen. Eine Mannschaftsaufstellung wie 11 ungarische Hochzeitstänze. Puskas, Hidekuti, Budai, Cibor. Gestürmt wie die Blöden und immer eine Menge Tore geschossen. Aber ohne System. Ihr System war, kein System zu haben. Erst Herberger hat diesen Balkanfußballern im 54er WM-Finale gezeigt, dass es so nicht geht. 2 Jahre später haben die Ungarn ihren Auftritt verloren. Und danach hat man nichts mehr von ihnen gehört. Was Sieg oder Niederlage psychologisch im Volk anrichten, kann man gar nicht überschätzen. Nehmen wir das Sparwassertor. Sparwasser hat viele Tore gemacht, aber nur eins wurde das Sparwassertor. 1974 bei der WM hat er gegen den Westen das 1-0 für die DDR gemacht. War eine Riesensensation. Hat ja damals keiner mitgerechnet, dass die DDR den Westen schlägt. Zu allerletzt die DDR selber. Heinz-Florian Oertel hat nicht mal von der BRD-Nationalmannschaft sprechen dürfen, sondern nur von der DFB-Auswahl, damit die DDR nicht gegen die BRD verliert, sondern nur gegen den DFB. Nach dem Spiel traute sich Oertel zu sagen, dass die DDR die BRD besiegt hat. Erst der Sieg der DDR hat den DFB zur BRD gemacht. Aber das nur am Rande. Sparwasser spielte beim 1. FC Magdeburg, war aus unserer Gegend hier, aus Halberstadt. Im Nachwuchsbereich wurde ich sicher auch mal gegen ihn aufgestellt. So groß ist die Welt ja nun auch nicht. Und wir sind derselbe Jahrgang, der Jürgen und ich. Und bevor er weltberühmt geworden ist, haben wir garantiert mal gegeneinander gespielt. Für die Kinder von Tatkraft Börde war ich damit ein Halbgott, denn Sparwasser war Gott. Wir sind damals überrannt worden von Kindern, die Sparwasser werden wollten. Sparwasser, Sparwasser, Sparwasser. Was das Sparwassertor allein im Nachwuchsbereich auslöste, da ist der Urknall ein Scheißdreck dagegen. Und ich habe mir gesagt, das machst du psychologisch. Die Begeisterung musst du nutzen, die Sache musst du am Kochen lassen. Mit der Mannschaft wächst du mit, da bleibst du dran. Kennst die Vorgeschichte, die Entwicklung, das sind von jetzt an deine Jungs. Das war der beste Moment, um als Trainer anzufangen. Sparwassers erster Trainer war der eigene Vater. Aber wenn du plötzlich deinen eigenen Sohn nicht mehr trainieren darfst, dann musst du eben für die übrigen Spieler wie ein Vater sein. Heiko hin oder her, die anderen konnten sich das auch verdienen. Ja, da zieht sich was zusammen, genau über uns. Das bleibt hier stehen und kommt dann runter. Die Natur, die zieht ihr Ding durch, wie sie will. Das ist eine Macht, dagegen bist du gar nichts. Wissen Sie, worüber ich jedes Mal staune? Wenn hier im Winter alles unter Schnee liegt und es beginnt zu tauen und alles fängt wieder von vorn an. Ja, über sowas staune ich. Die Natur, die kann das. Immer wieder alles enden lassen. Und immer wieder alles anfangen, als wäre nichts geschehen. Nachher, die neue Mannschaft, erstes Training. Mit der alten Mannschaft habe ich 74 angefangen. 74 wurde endlich wieder richtig in die Offensive gegangen, nachdem ja über Jahrzehnte hinweg keine Tore geschossen wurden. Besonders Italien war berüchtigt für seine strikte Weigerung, Tore zu schießen. Spielte gnadenlos seinen 1-0-Fußball, hinten machen wir dicht und vorn hilft uns der liebe Gott. Vom Zeitschinden gar nicht zu reden. Der Aufschwung in der italienischen Schauspielkunst damals, Gina Lollo oder Claudia Cardinale, der griff auch auf die Fußballplätze über. Der gefaulte Italiener litt zum Steine erweichen, wenn er in Führung lag. Aber 1974 bei der WM drüben stellt sich ausgerechnet der Holländer hin und erklärt den totalen Fußball. Das muss man sich mal vorstellen. Die Holländer hatten sich 45 ja nicht selbst befreit und waren demzufolge vom Erfolg der deutschen Methoden ungebrochen überzeugt. Für die Holländer hatte Deutschland den Krieg ja nicht verloren. Vielleicht haben sie es deshalb genau wie die Deutschen versucht. Totaler Fußball bedeutet, dass jeder an die Front muss. Und die ist überall. Verteidiger stürmten und Stürmer verteidigten und alles wurde niedergemacht. Argentinien, Brasilien, die Sparwasserelf. Ein Turnier wie ein Feldzug, nirgends ernsthafter Widerstand. Im Finale lag der Holländer schon nach einer Minute vorn. Aber totaler Fußball bis zum Endsieg, das ging nicht mehr nach 68. Das kam nicht so gut an bei den langhaarigen Spielern von drüben. Da musste der Westen ja gewinnen. Wollten doch zeigen, dass sie was gelernt hatten aus der Vergangenheit. Mit den Lehren aus der Geschichte, damit haben sie es. Diese Richterin da von dem sogenannten Mauerschützenprozess, das war garantiert auch so eine. Aber ich will Sie mal was fragen. Kennen Sie Pinochet oder Pinochet oder wie der heißt, der aus Chile? Nee, war gar nicht fein, was der angestellt hat. Aber als es vorbei war, hieß es Schwamm drüber. Ja? Schwamm drüber. Die Toten macht's nicht mehr lebendig und außerdem ist er ein alter Mann. Die Chilenen, ein uraltes Volk, jahrtausende alte Tradition, Mayas, Inkas, Azteken, alles. Hat schon zig Ausstellungen darüber gegeben. Die werden schon wissen, warum diese Schwamm-drüber-Nummer. Das sind die Lehren aus der Geschichte, Frau Richterin, ob es Ihnen nun passt oder nicht. Und der Heiko fing wegen Sparwasser mit Fußball an und nicht, weil der Westen Weltmeister wurde. So sieht's doch aus. Mit einer Frau als Richter haben sie nichts zu lachen. Bei meiner Scheidung bin ich mir vorgekommen wie ein asoziales Element. Fragt mich die Richterin, ob mir Fußball wichtiger ist als meine Frau. Ein Mann hätte erst mal gefragt, ist es denn so schlimm, dass sich ihr Mann für Fußball interessiert? Aber wenn es nur darum geht, über unseren Fußball zu Gericht zu sitzen, dann können Sie sich ja denken, was ich von der Emanzipation halte. Also musste ich sagen, ob mir Fußball wichtiger ist als meine Frau. Ich habe gesagt, ja. Ich konnte nicht anders. Und wenn meine Frau 100-mal sagt, dass sie mich liebt, Fußball ist mir einfach wichtiger als alles. Dafür habe ich mich gefühlt wie ein asoziales Element. Ich weiß wirklich nicht, wie man Zeit mit einer Familie verbringt. Spazieren, reden, das ist doch nur Zeit totschlagen, nur Getue. Das lässt sich überhaupt nicht mit Fußball vergleichen. Fußball ist einmalig. Es ist bescheuert, aber es ist so. Und besonders bescheuert war es mit der DDR. Ich hatte es ja mit der DDR. Und das war mein Unglück. 1974 waren unsere bei der WM dabei und haben den Westen geschlagen. Und das Fernsehen hat Bilder von DDR-Fans gezeigt. DDR-Fans im Hamburger Volksparkstadion. Ich bin am nächsten Tag zu meinem Parteinik und habe gesagt, ich bin Fußballtrainer und ich will auch als Fan zu einer WM. Da hat der mich angeguckt und gesagt, die waren bestimmt alle in der Partei. Sag ich, wenn's weiter nichts ist. Und schon war's passiert. Hat ich dann auch ein Bonbon am Revers und jeden Montag Versammlung. Aber nach einem Jahr kommt der Parteinik zu mir, legt mir die Hand auf die Schulter und sagt, Genosse, bei der nächsten Welt- oder Europameisterschaftsendrunde mit DDR-Beteiligung bist du dabei. Parteiversprechen auf Ehrenwort. Im Klartext, ich war auserwählt. Eine Westreise für einen einfachen Arbeiter und kleinen Fußballtrainer. Die Parteinix hatten wirklich Macht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Als der erste FC Magdeburg Europapokalsieger wurde, sagte auf irgendeinem Empfang der Trainer von denen, Heinz Krügel, über den Parteinix vom Bezirk Magdeburg, den kennt niemand, aber mich kennt ganz Europa. War Krügel sofort weg vom Fenster, hat nie wieder als Trainer gearbeitet. Die hatten wirklich Macht. Und wenn die sagen, ich darf, dann darf ich auch. Die DDR musste sich nur qualifizieren. Den Gefallen musste sie mir tun. Aber sie schafften es nicht. Nicht 1976 nach Jugoslawien, nicht 78 nach Argentinien, nicht 80 nach Italien, nicht 82 nach Spanien, nicht 84 nach Frankreich, nicht 86 nach Mexiko, nicht 88 in den Westen und 89 fiel die Mauer. Ich sag Ihnen, ich hatte viel Zeit, diese Mannschaft hassen zu lernen. Ich hätte nach Argentinien fliegen dürfen oder nach Mexiko, wenn... In allen anderen Sportarten waren sie doch gut, unsere Sportler. Schwimmen, Leichtathletik, Rudern. Katharina Witt ging immer an unsere. Aber beim Fußball sind sie in der Qualifikation rausgeflogen. Ob die wussten, was sie mir damit antun? Mexiko, Italien, Frankreich? Ich bin in die Partei eingetreten dafür. Ich habe mich sogar zu einem Parteitag schicken lassen. Und dann, im entscheidenden Spiel gegen Österreich, ein Sieg musste her. 13 Minuten vor Schluss, stets 1-1, die Flanke von Löwe. Und Riedinger, frei vorm leeren Tor, Concilia geschlagen, Petzai geschlagen, nickt das Ding an den Pfosten. Jeden Fehlpass der DDR habe ich persönlich genommen. Ich konnte doch nicht raus. Die hatten ihre Freundschaftsspiele in Brasilien und überall. Und die mussten dafür nicht in die Partei eintreten oder auf Parteitagen rumsitzen. Und nach 88 war alles egal. 90 hatten es unsere wieder nicht geschafft. Der Westen wurde Weltmeister mit Beckenbauer als Trainer. Meint der nach der WM, dass die Deutschen verstärkt mit den Spielern aus dem Osten auf Jahre unschlagbar wären? Der ahnte ja nicht, wen er sich da einhandelt mit unseren notorischen Qualifikationsversagern. Im Sommer 89 sind 4 von meinen Spielern über Ungarn weg. Sparwasser ist schon Anfang 88 drüben geblieben. Altherrenmannschaft vom 1. FC Magdeburg, Saarlandreise, das war eine andere Zeit plötzlich. Sparwasser hatte ja 74 ein Angebot von Bayern München. Er ist hier geblieben. Und jetzt? Am schlimmsten war es, als die Mauer gefallen war. Da stellte sich die Sinnfrage. Bloß weil neue Zeiten über uns hereinbrechen, darf man doch nicht gleich alles aufgeben. So eine Mannschaft wie uns, sowas gibt's doch heute gar nicht mehr in der modernen Welt, wo alles nur drunter und drüber geht mit Börse, Internet, den Genen, doppelter Staatsbürgerschaft, den ganzen Politikern, den Banken, den Multis, Joint Ventures und. Ich habe immer wieder meinen Jungs gesagt, dass wir nicht nur Fußball spielen. Wir trotzen den Zeiten, die immer gegen uns waren, immer. Wir sind eine Mannschaft, wo jeder seinen Platz kennt, wo alle an einem Strang zu ziehen haben, wo Geschlossenheit und Disziplin herrschen. Wir brauchen keine individualistischen Einlagen von einem vermeintlichen Genie, wie es ihm passt. Wenn jeder nur macht, was er will, muss er nicht in der Mannschaft. Dann soll er Tennis spielen. Boris Becker, da kann er machen, wozu er Lust hat. Und gerade in der heutigen Zeit, wo jeder nur individuell kreativ sein will, muss man lernen, sich unterzuordnen. So wie der Heiko. Der wollte nie für sich glänzen. Mit dem gab's nie Probleme. Aber mit den anderen. Und damals besonders. Plötzlich war alles andere wichtig, nur die Mannschaft nicht. Die machten ihre Kurse in Bayern als Versicherungsvertreter oder machten einen auf Gebietsleiter Ferrero und waren nur noch unterwegs. Ich konnte froh sein, wenn ich am Sonntagnachmittag 11 Mann aufstellen konnte. Aber wozu klagen? Andern ging's auch nicht besser. 92 musste sogar der dänische Nationaltrainer seinen Spielern in den Urlaub hinterher telefonieren. Ja, Sören, möchtest du vielleicht mitspielen bei Europameisterschaft übermorgen? Wir von Dänemark soll einspringen für Jugoslawien. Dürfen nicht wegen Krieg. Nein, dürfen nicht, ist Krieg in Jugoslawien, hat UEFA gesagt. der kriegte seine Mannschaft zusammen und wurde Europameister. Schlug im Finale den Westen mit 2-0. Gut, Sammer war dabei, aber im Grunde war es der Westen. Da machte Fußballgucken wieder Spaß. Der hat mir imponiert, der dänische Trainer. Wusste doch, wie es ist, die Mannschaft zusammenzukriegen. Ist nicht leicht. Sogar wenn ich sie zusammen hatte, fielen Spiele aus. Weil auch die anderen, ja? Oder manchmal fielen Spiele aus, weil es keine Schiedsrichter mehr gab. Du kannst ja nicht ohne Schiedsrichter spielen. Aber die Schiedsrichter machten auch alle einen auf. Einer war plötzlich Lokalreporter. Der hat sich für ein Schweinegeld eine Videokamera gekauft und hat gefilmt fürs Fernsehen. Zum Beispiel, wenn es wieder Ärger gab mit den Ausländern, dann hat der das gefilmt. Das Spiel, das der zu pfeifen hatte, war ihm egal. Und das war oft. Samstagabend war immer Disco. Die jungen Leute, die vor Kraft nicht laufen können, saufen sich einen an, vertragen ja auch nichts. Und dann war der Ärger programmiert. Samstagnacht bekamen die Ausländer die Jacke voll. Und Sonntag, wenn wir spielen wollten, war der noch beim Filmen. Da kann ich auch irgendwie verstehen. Wenn du eine Kamera abstottern musst, als Schiri kommt ja nichts rum. Ich hab's mit dem Sportgeschäft versucht. Die Aktien von Adidas, Puma, Reebok gingen nur nach oben. Dachte, ein Sportgeschäft ist eine gute Idee. Aber an vorderster Front habe ich lernen müssen, wie die Wirklichkeit aussieht. Rollschuhe sollte ich verkaufen, Rollschuhe und Skateboards bei den Straßen. Oder so Glitzerhosen, als ob ich die Schwulenfiliale von Beate Use wäre. Und immer habe ich was von Fun gelesen. Ist Englisch, soll Spaß heißen. Seit wann hat Sport denn was mit Spaß zu tun? Sport ist Schwitzen und aus. Aber das Schlimmste war der Computer. Das Ding funktionierte praktisch nie. Hatte zu kämpfen bis zur Pleite, Stress pur, wieder Zähne drauf. Die Kunden für so ein Sportgeschäft, also die Tüchtigen, die Jungen, sind alle weg und haben im Westen Arbeit gesucht. Und von Baseballschlägern allein kannst du auf Dauer auch nicht überleben. Soll ich Ihnen sagen, wie Sie sich fühlen, wenn Sie keine Arbeit mehr haben? Sie fühlen sich wie ein Ball, aus dem die Luft raus ist. Solange Sie Arbeit haben, haben Sie eine innere Spannung, da rollen Sie, da springen Sie, da laufen Sie, da kommen Sie kaum zur Ruhe. Aber wenn Sie keine Arbeit mehr haben, da ist die Spannung, die innere, die ist weg. Da fühlen Sie sich schlaff und leer. Sie bleiben liegen wie ein Ball, in dem keine Luft mehr ist. Damit will doch keiner spielen. Da tritt man doch höchstens mal dagegen. Und das entgeht Ihnen nicht. Alles, was Sie machen wollten, wenn Sie erst Zeit haben, das können Sie nicht. Sie können sich einfach nicht aufraffen. Es gibt keinen Rhythmus, keinen Antrieb. Und alles, was Sie früher nebenbei gemacht haben, ist plötzlich der Höhepunkt des Tages. Zum Briefkasten gehen, Tüte Milch kaufen, Nägel schneiden. Sie wünschen sich sogar, ich sag's Ihnen, wie es ist, Sie wünschen sich sogar, krank zu werden, damit Sie etwas haben, womit sie sich beschäftigen können. So sieht's aus. Aber das dürfen sie niemandem erzählen, weil sie sonst als Jammerlappen dastehen. Und nach spätestens anderthalb Jahren fangen sie auch an auszusehen wie ein Ball, in dem keine Luft mehr ist. Keine Gedanken mehr drin. Gesicht wird leer und schlaff. Ich kann's einem Menschen ansehen, ob er Arbeit hat oder nicht. Ich spiel immer Arbeitslose rauskriegen. Der ist. Der auch. In unserer Gegend gibt's massig Material. Die besten Fußballer sollen ja aus den Slums kommen. Wenn das stimmt, gibt's in Deutschland bald tolle Spieler. Die Stimmung wurde immer mieser. Haben unseren die Länderspiele nicht angerechnet. Hieß zwar Wiedervereinigung und hieß auch Deutscher Fußballbund, aber die haben beim DFB symbolisch die ganze Statistik in den Papierkorb geschmissen. Wer 100 Länderspiele hat, ist im Club der Hunderter. Wir hatten 2. Joachim Streich vom 1. FC Magdeburg und Jürgen Dörner von Dynamo Dresden. Der Westen hatte nur Beckenbauer. Also 2-1 für uns. Aber dass Ostler die deutsche Fußballstatistik anführen, ist für Westler nicht hinnehmbar. Musste sich der DFB in Frankfurt am Main was einfallen lassen. Dass Streich und Dörner Deutsche sind, daran war nicht zu rütteln. Also haben sie ihre Länderspiele einfach nicht anerkannt. Und die von den anderen DDR-Spielern auch nicht, gab einen Riesenstunk deswegen im Osten. Denn vom Prinzip her ging es allen wie Streich und Dörner. Mit einem Wisch ist alles weg. Erst als Matthäus, Klinsmann und Kohler in den 100er-Club kamen, hat der DFB die DDR-Länderspiele wieder mitgezählt. Früher war das einfacher. Die Spiele, die der Fritz Walter für den Adolf gemacht hat, die zählten. Aus die Maus. Dem Asamoah wurden die Länderspiele auch gleich angerechnet. Mal ein Zeichen gegen Ausländerfeindlichkeit, gut. Aber gleich so, mit dem Namen Asamoah, klingt nach Dschungel pur. Und der sieht wirklich nicht aus wie ein deutscher Nationalspieler. Wieso kriegt der seine Länderspiele sofort angerechnet, Streich und Dörner aber erst nach langem Hin und Her? Sind wir jetzt die Neger Deutschlands? Ich bin kein Rassist, im Gegenteil. Ich hätte keine Probleme, sowas aufzustellen. Eine schwarze Perle brauchst du heute einfach. Leider fühlen die sich bei uns in der Börde nicht wohl. An mir liegt's also nicht. Das wollen wir mal festhalten. Ich mache da keine Unterschiede zwischen den Ausländern. Ob das nun Asylanten sind, Gastarbeiter, Juden, Neger, Polen oder, spielt keine Rolle. Das sind Ausländer und fertig. Für mich sind alle Ausländer gleich. Wenn das keine moderne Einstellung sein soll, dann weiß ich nicht. Die Wende hatte nur ein Gutes. Wir könnten jederzeit gegen Bayern München spielen. Jederzeit. Wenn du's im Pokal weit bringst und sie dir dann zugelost werden, hab ich meinen Spielern gesagt. Wir müssen uns wenigstens für Bayern München fit halten. Wenn uns die Bayern zugelost werden, dann müssen sie, können sich nicht damit rausreden, dass sie als Bayern München gegen keine Unbekannten spielen wollen. Meine Spieler hat das nur mäßig interessiert. Dafür die Sponsoren. Ich habe denen erbarmungslos die Pistole auf die Brust gesetzt, beim Sponsorengespräch. Sponsert uns lieber gleich, ehe ein anderer kommt und ihr zuguckt, wenn wir gegen Bayern München spielen. Hat funktioniert. Die Brauerei wollte. Der ging's gut. Wenn's allen dreckig geht, wird viel gesoffen. Ich hatte keine moralischen Skrupel deswegen, dass wir vom Elend profitieren. Ist ja auch keiner auf die Idee gekommen, den Dänen zu unterstellen, sie seien Kriegsgewinnler, weil sie als Nachrücker für Jugoslawien Europameister geworden sind. Fußball ist ein hartes Geschäft. Da ist kein Platz für moralische Skrupel. Wir hatten endlich einen Sponsor. Mussten uns in Brauerei Börde umbenennen deswegen. Als ob wir eine Thekenmannschaft sind. Ich hab auch für mich wieder was gefunden. Ich mach für die Brauerei den Wachschutz. Nachts. Sitzende Tätigkeit. Gleich wieder Zähne. Weihnachten auch, da will ja keiner. Sitzen lieber bei ihren Familien. Mir macht das nichts. Weihnachten ist für mich die schönste Zeit. Wenn im Fernsehen die Rückblicke kommen, Tor des Jahres, da werd ich sentimental, bin ich nicht frei von. Das Jahr geht zu Ende, Bilanz. Früher war Weihnachten immer schön. Meine Frau hat die Gans gemacht und dann hat sie mich gerufen zum Zerlegen. Musste ich ran. War ja heiß, das Vieh. Aber allein geht's auch. Ja, geht auch. Was heißt Wachschutz, wenn da ein Kombi kommt? Das ist überhaupt kein Problem, mal aus meiner Buchte rauszukommen und für einen Fuffi ein Fass rauszurollen. Privat. Schwarz. Ganz nebenbei. Verliert man kein Wort drüber. Das hat die Brauerei bis jetzt nicht umgebracht. Aber dass die uns vielleicht nach einem Sieg mal ein Fass in die Kabine rollen? Nix. Wir warten seit Jahren drauf. Aber da sitzt eine Frau in der Abteilung, so ein weißes Büro, was sie sich selbst einrichten durfte. Erzählte sie mir dreimal mit Computer und diesem Vorhang, wo du zack machst. Zzt, und dann kannst du durchgucken. Hab ich mir erlaubt, das Ding Vorhang zu nennen. Meint sie, dass das ein Sonnensegel ist. Ein Sonnensegel. Ist mir doch egal. Ich mach nicht jeden neumodischen Kram mit. Soll sie doch in ihrem selbst eingerichteten weißen Büro sitzen und jeden Tag aufs Neue vergessen, in was für einer Buchte sie früher gesessen hat. Von so einer weiß man doch, dass der jedes Verständnis dafür fehlt, mit wie viel Schweiß ein Sieg erkämpft ist. Der fällt von allein nicht ein, ihrer Mannschaft nach jedem Sieg ein Fass in die Kabine rollen zu lassen. Und wenn ich in ihrem weiß designten Büro stehe mit meiner Wachschützermontur und vielleicht noch selbst Andeutungen in der Richtung mache, wer bin ich denn? So versessen bin ich nun auch nicht nach dem Bier. Wenn ich deren Bier will, ich weiß doch, wo es steht. Da muss ich doch nicht vor dieser Sonnensegel-Madame, muss ich doch nicht zu Kreuze kriechen, damit sie uns ein Fass Bier in die Kabine rollen lässt. Schlimm genug, dass sie hinter ihrem Sonnensegel überhaupt nicht begreift, mit wie viel Schweiß ein Sieg erkämpft ist. Frauen und Fußball ist ein ganz finsteres Kapitel. Sie werden mich nicht dazu bringen, etwas Frauenfeindliches zu sagen. Aber Fußball ist nichts für Frauen. Über Frauenfußball sage ich nur einen einzigen Satz. Mehr werden Sie zu diesem Thema von mir nicht hören. Nur einen Satz und dann ist das Thema erledigt. Ja, ein Satz. Sollen Sie spielen, so viel Sie wollen. Gedankenstrich. Aber Sie sollen nicht erwarten, dass irgendeiner zuschaut. Ein Satz. Mehr gibt's dazu wirklich nicht zu sagen. Und als Fußballpublikum sind Frauen sowieso völlig untauglich. Frauen verstehen den Fußball nicht. Sie verstehen ihn zutiefst nicht. Weil Fußball zu gucken erfordert ein Bekenntnis. Man ist für die oder für die. Und man kann auch während des Spieles wechseln. Aber man muss Partei ergreifen, sonst ist es langweilig. Und man muss sogar, ich sag's Ihnen, wie es ist, man muss sogar den Verstand abgeben und einen völlig sinnlosen Enthusiasmus einschalten. Das können Frauen nicht. Sie verstehen nicht, was einen Mann dazu treibt, Fußball zu gucken oder sich hinzustellen und Fußball zu spielen. Als meine Spieler älter wurden, so Jugend, Junioren, und mit einer Freundin kamen, das war mir nie geheuer. Die Freundinnen wollten sie immer bloß vom Training abhalten oder von den Punktspielen. Ich habe das zigmal erlebt, dass es die Freundinnen auf die Frage hinauslaufen ließen, was wichtiger sei, sie oder die Mannschaft. Jungs, habe ich dann immer gesagt, Weiber gibt's viele, aber uns als Mannschaft nur einmal. Meistens hat's auch geklappt. Der Heiko kam mal mit einer mit so langen, glatten Haaren, einem langen Rock. Ich kenne die Sorte, so eine vegetarische. Ihr Bruder war bei mir Lehrling. Der musste gehen, weil er in der vormilitärischen Ausbildung das Schießen verweigert hat. Ich habe ihm gesagt, er soll sonst wohin schießen, aber schießen muss er. Nee, er schoss überhaupt nicht. Ich fasse keine Waffe an, musste er gehen. Und nun der Heiko mit der Schwester von so einem. Dass die nicht mit Fußball kann, das riech ich doch 3 Meilen gegen den Wind. Was machst denn da als Trainer, wenn du merkst, dass dein Spieler plötzlich rumspringt mit einer, die philosophiert und liest und so? Wenn so eine auf Samtpfötchen kommt und fragt, warum spielst du Fußball? Da bist du doch erschossen als junger Mensch. Weil ich da Freunde habe. Und ich, bin ich nicht viel mehr für dich? Was machst du denn da als Trainer? Ja, wenn du sowas kommen siehst, was machst du denn da? Das geht nur psychologisch, knallhart. Hab den Heiko zum Kapitän gemacht. Die ganze Verantwortung, zack, fertig, da kommt er nicht weg. Der Heiko geht vielleicht von Bord, aber nicht als Kapitän. Ich kenne doch den Heiko. Seine Langhaarige hat bald das Interesse verloren, war auch besser so. Der machte es nur Spaß, einen jungen Menschen zu verderben. Oh, das jetzt gleich. Baut sich was zusammen. Das wird kurz, aber heftig. Und danach Sonne. Und die neue Mannschaft. Wenn man Jahrzehnte auf dem Platz zubringt, da kriegt man ein Gefühl für die Natur. Für ihren Rhythmus. Auch vom Rhythmus her muss mal wieder was runterkommen. Das Gras fühlt sich nicht so gut an ohne Regen. Nachher wird's weicher, auch wenn's erst mal feucht ist. Die Erde nimmt das Wasser und gut ist. Dabei habe ich gar nichts dagegen, wenn meine Frau zuschaut. Das kann Wirkungen haben. Wenn da eine ist, auf die ein paar scharf sind, das merke ich gleich. Ich rede mir wochenlang den Mund fusselig, wie die spielen sollen. Die Wirkung ist null. Aber am Sonntag, wenn wir spielen, fangen die plötzlich an zu zaubern, spielen wie die jungen Götter. Und wenn ich mich dann umdrehe, sehe ich auf den ersten Blick, für wen sie es tun. Für mich jedenfalls nicht. Ich würde ja gern eine Masseuse dazu holen, nicht puffmäßig, ganz seriös, mit einer Ausbildung. Aber jung muss sie sein und so ein richtiges, also wo jeder mal ran will, Sie verstehen schon, sowas gibt's ja. Und der würde ich nach dem Spiel höchstens 2 Spieler zum Massieren reinschicken. Erstens den Torhüter, wenn er den Kasten sauber gehalten hat. Und zweitens den Spieler, der unser letztes Tor geschossen hat. Ich sage Ihnen, so eine Mannschaft, die mit der Hoffnung spielt, dass so eine richtig scharfe Masseuse, seriös, sie nach dem Spiel massiert, die ist unschlagbar. Die gewinnt nur noch mit 0. Frauen können beim Fußball schon wichtig sein, an der richtigen Stelle. Sogar wichtiger als manche Männer, bestreite ich gar nicht. Und? Redet so etwa ein Frauenfeind? Nur wenn sich was Festes anbahnt, dieses Ich oder dein Fußballgekeife, da sind Frauen Gift für die Spieler. Aber bei Freistößen zum Beispiel, aus 20 Metern. Lass eine zuschauen, der mein Spieler imponieren will. Da trifft der mindestens doppelt so gut wie ohne. Ist eine Tatsache. Einmal Krafttraining Winter in der Halle beim Klimmziehen. Die Jungs hingen am Reck, waren fertig, konnten nicht mehr, knallrot, Adern geschwollen. Und plötzlich geht die Tür auf und herein kommt so eine niedliche Handballtorhüterin, blond, mit einem Pferdeschwanz, kam so rein, spielte ein bisschen mit ihrem Handball rum, ließ ihn auftrumpfen und schaute, ob wir bald fertig werden. Da ging ein Ruck durch die Mannschaft. Da waren sofort die Hormone da. Meine Jungs schafften alle noch ein, wenn nicht sogar zwei oder drei Klimmzüge. Meine Mannschaft ist nicht faul. Da war die pure Biologie. Und ein Trainer muss sich das zunutze machen. Dafür ist er schließlich Trainer. Eine Frau, die einfach am Spielfeld steht und zuschaut, behaupte ich, kann die Fehlerquote durch ihre bloße Anwesenheit mindern. Es ist sagenhaft. Gerade beim unterklassigen Fußball, wo das Spiel nur aus Fehlern besteht, wenn man genau hinschaut. Es passieren ja die unglaublichsten Dinger. Entweder sie treffen das Tor nicht oder sie treffen den Ball nicht. Was man da als Trainer manchmal durchmachen muss, der Ball liegt praktisch auf der Linie und der Spieler schießt ihn übers Tor. Das war schon rein schusstechnisch ein Unding. Ich wollte mir das nachher nochmal zeigen lassen im Training. Aber er hat's nicht geschafft. Keiner aus der Mannschaft hat das geschafft. Oder der Ball lullert am leeren Tor vorbei. Und drei Spieler hauen daneben. Mit dieser Masseuse, verstehen Sie? Würde das nicht mehr passieren. Wofür, frage ich Sie, wofür trainieren wir überhaupt, wenn im entscheidenden Moment drei Spieler bei einem Lullerball daneben hauen? Oder Elfmeter. Das ist ein dunkles Kapitel. Stellen Sie sich mal auf einen Fußballplatz an den Elfmeterpunkt. Das Tor ist so groß. Sie denken, da können die gar nicht vorbeischießen. Und trotzdem passiert's. Auch bei den Profis. Bei denen gerade. Die besten Spieler schießen die schlechtesten Elfmeter, ist eine Tatsache. Beim Europapokalfinale der Meister, bitte lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Europapokalfinale der Meister 1986, Barcelona gegen Bukarest. Was so ein spanischer Profi verdient, es ist der Wahnsinn. Aber sie haben alle Elfmeter verschossen. Jahrzehntelange Auslese, Fußballschulen, Talentespäher, Wahnsinnsablösen, Trainerstar. Und wofür? Dass sie keinen einzigen Elfmeter reinkriegen. Oder Uli Hoeneß. Wann immer es einen entscheidenden Elfmeter zu verschießen gab, ist er angetreten. Beckenbauer hat sich vor Elfmetern gedrückt, der wusste schon warum. Der hat nämlich auch jeden zweiten verschossen. Beckenbauer hat mehr Eigentore in seiner Bilanz als verwandelte Elfmeter. Ist auch schon vorgekommen, dass ein Spieler, Nationalspieler, in einem Spiel drei Elfmeter verschossen hat. Es ist sogar schon vorgekommen, dass ein Spieler beim Elfmeter den Ball nicht getroffen hat. Ein Profi, ein Amateur vielleicht auch, aber da würde sich ja keiner wundern. Der hat den Ball nicht getroffen, nicht richtig. Der Ball kullerte aufs Tor zu und ging sogar rein, weil der Torhüter, Profi, Nationaltorhüter, schon in eine Ecke gesprungen war, als der Schütze das Bein schwang, allerdings in die falsche. Der landete in der falschen Ecke, der Nationaltorhüter, sah aber den Ball in Richtung andere Ecke kullern und wie der so aufs Tor zukullerte, meinte er, den kriegt er noch und sprang in die andere Ecke. Hat's aber nicht mehr geschafft. Das ist Fußball. Oder nehmen Sie diese Torwand. Seit über 30 Jahren gibt's dieses Ding und alles, was Rang und Namen hat, war schon dran. So wie einer drei gute Spiele macht, schießt er im Sportstudio auf die Torwand. 6x7 Metern, 3 oben, 3 unten. Und nicht ein einziger hat 6 Treffer gehabt. Kein Beckenbauer, kein Pelé, kein Basler, kein Netzer. Der hatte immerhin 5. Mike Krüger hatte 4, wie Rudi Völler. Und es gab zahllose Profis, auch Nationalspieler, die nicht ein einziges Ding in der Torwand untergebracht haben. Wvolfgang Oberrath, Fußball-Weltmeister, 0 Treffer. Nur mal so als Beispiel. Eusebio, Fußballer Europas, 0 Treffer. Pelé, Fußballgott, 1 Treffer. In der Atomphysik, da schießen die Wissenschaftler, alles Professoren übrigens, die schießen mit Teilchen aufeinander, die sind so klein, dass sie praktisch gar nicht da sind und nur theoretisch existieren. Keine Ahnung, wie die heißen, aber vielleicht haben die auch keinen Namen, weil es Quatsch ist, etwas zu benennen, was nicht existiert. Aber diese Wissenschaftler, alles Professoren, können diese theoretischen Teilchen sogar hernehmen und aufeinander schießen, gegenseitig. Und davon machen sie noch Fotos. Auf denen sieht man sogar was, obwohl die Ereignisse, die Wissenschaftler nennen das Ereignisse, kürzer sind, als es Klick macht. Ich habe keine Ahnung, wie sie das anstellen. Ist bestimmt nicht einfach. Ein Foto mit etwas, was nicht stattfindet, zwischen Teilchen, die nicht existieren, das konnte nicht mal die Stasi. Aber die können das. Und nicht nur Fotos. Die mit dem Urknall sind von derselben Fraktion. Die Wissenschaftler heutzutage, die wissen nicht nur, dass es einen Urknall gegeben haben muss, sondern sie wissen auch, wann er war und was zum Beispiel 4000stel Sekunden nach dem Urknall passierte. Ich habe die spätabends im Fernsehen gesehen und ich sage Ihnen, die konnten einen schon schwindlig reden. Das alles, die ganze Welt, Sterne, Universum, alles, was Sie hier sehen, was Sie in Händen gehalten haben und noch halten werden, Berge, Meere, das alles vor Milliarden von Jahren nur in einem winzigen Punkt enthalten war, der zig Millionen Grad heiß war, Billionen Tonnen wog und mit Lichtgeschwindigkeit auseinanderflog, wobei er sich beim Auseinanderfliegen auch noch sortierte. Können Sie sich das vorstellen? Ich habe jedes Mal damit zu tun, mir das vorzustellen, aber diese Professoren, die reden da ganz locker drüber. Und was kommt dabei rum für so einen Wissenschaftler? Ich weiß es nicht genau, aber eins weiß ich. Von denen verdient keiner auch nur die Hälfte von dem, was jeder Bundesliga-Profi verdient. Und alles, was die können sollen, ist Bälle ins Tor zu schießen. Aber das können sie ja nicht. Nicht mal an der Torwand aus 7 Metern, wenn der Ball liegt, wenn sie Zeit haben, niemand angreift und kein nervlicher Druck da ist. Selbst dann können sie es nicht, so geht's zu auf der Welt. Die einen können die kompliziertesten Dinge, die anderen nicht mal das Einfachste. Und die Nichtskönner verdienen natürlich mehr. Eigentlich ist Fußball ja wegen der Evolution. Das hätten Sie jetzt nicht gedacht, ist aber eine Tatsache. Evolution ist ein Begriff, denke ich mal, also Steinzeit, Neandertaler, Schimpanse, Sie wissen Bescheid. Wir haben ja vor Jahrmillionen auf Bäumen gehockt, in Asamoas Heimat, haben die Früchte abgefressen und als der Baum leer gefressen war, mussten wir zum nächsten. Durch die Savanne. Das Gras so hoch. Und es wimmelte von Löwen, Leoparden, Hyänen, die nur darauf warteten, uns anzufallen. Und im hohen Gras hatten sie gute Chancen. Wir mussten den Kopf hochkriegen, um zu sehen, wo da wer schleicht. So ist es zum aufrechten Gang gekommen bei uns, mehr oder weniger. Auf den Füßen sind wir gegangen, aber die Hände hatten wir seitdem frei. Und damit haben wir so mit Werkzeug oder getöpfert, klar, muss ja auch sein. Oder Klavier gespielt, Mozart, Bach, Beethoven, alles. Oder, genau, Handball gespielt. Die Hände wurden immer geschickter, die Füße nicht. Und trotzdem wurde 1867 der englische Fußballverband gegründet und ein Jahr später die erste Meisterschaft ausgespielt. Obwohl von der Evolution her die Füße nur zum Laufen da sind. Der Mensch an sich ist doch überhaupt nicht in der Lage, von Natur aus nicht, Fußball zu spielen. Ist doch völlig gegen unsere Bestimmung. Nehmen Sie das Gehirn. Das hat für ganz bestimmte Aufgaben ganz bestimmte Positionen, haben Wissenschaftler rausgefunden, alles Professoren. Weil im Krieg mal ein Soldat ins Lazarett eingeliefert wurde, der von einer Kugel im Kopf getroffen war und alles vergessen hatte. Ansonsten ging's ihm gut. Kugel im Kopf, quietschfidel, aber alles vergessen. Es war ein totales Phänomen. Und weil es im Krieg immer Simulanten gibt, ist der den zuständigen Organen übergeben worden. Den haben sie an anderer Stelle untersucht. Aber er war kein Simulant. Die Wissenschaftler, alles Professoren, die haben herausgefunden, dass genau da, wo die Kugel im Gehirn steckte, die Position des Gedächtnisses sein muss. Aber warum soll nur das Gedächtnis seinen Sitz haben? So kam der Stein ins Rollen. Jeder Gehirnchirurg oder Psychoanalytiker oder so kann das bestätigen. Da gibt es eine Region, oder was heißt Region? Das heißt vielleicht auch Sektor oder Lappen, also Stirnlappen oder Schläfenlappen. Ich drücke mich jetzt mal fachmännisch aus, weil es ist kompliziert. Da gibt es einen Lappen für die Finger oder für die Hände Und der ist im Vergleich ziemlich groß. Ich weiß nicht, wie die das rausgekriegt haben, die Wissenschaftler. Die können ja nicht ihren Testpersonen Kugeln in den Kopf geschossen haben, aber angeblich soll es stimmen. Zunge und Lippen haben auch große Lappen. Denkt man gar nicht. Aber das hat was mit dem Sprechen zu tun. Fürs Sprechen müssen die Lippen und Zunge unglaublich geschickt sein. Wir merken das gar nicht, das geht ganz von allein. Aber die Beine und Füße sind so groß. Ihr Lappen im Gehirn ist viel, viel kleiner. Sogar noch kleiner als der für die Augen. Die Augen können, gehirnlappentechnisch gesehen, mehr als die Beine und die Füße zusammen. Lippen, Zunge, Finger, Hände, alle können mehr als die Füße und wir spielen Fußball. Wir können es doch gar nicht, deshalb müssen die Tore so groß sein, als ob das was bringen würde. Trotzdem werden Elfmeter verschossen, weil wir es nicht können, von Natur aus nicht. Wir haben einfach zu wenig Fuß im Gehirn, von der Evolution aus. Und der ist es doch scheißegal, ob wir Fußball spielen wollen. Der Mensch ist nach fußballerischen Gesichtspunkten eine einzige Fehlkonstruktion, eine Missbildung. Und zwar jeder, ohne Ausnahme. Wenn einer groß ist, geht er zum Basketball. Wenn's Töchterlein nicht wachsen will, kann sie Turnerin werden. Die Dicken werden Kugelstoßer und die Dünnen Marathonläufer. Aber beim Fußball spielt alles mit. Dicke, dünne, große, kleine, krummbeinige, die besonders. Aussehen spielt keine Rolle, weil du beim Fußball sowieso nur versagen kannst. Denken Sie daran, wenn mal wieder ein Spieler aus einem Meter Entfernung übers leere Tor schießt. Ist alles schon vorgekommen. Wenn ein Torhüter bei einem müden Rückpass ein Tor kassiert, weil er über den Ball schlägt. Wissen Sie, ich bin seit 30 Jahren Trainer und ich sage Ihnen, das ist das Fußballgefühl. Wir können es nicht. Für sowas wie Fußball ist der Mensch einfach nicht geschaffen. Ein Fußballer ist zum Scheitern verurteilt. Und ein Fußballtrainer erst recht. Wenn er seinen Leuten jahrelang Kinder, Knaben, Schüler, Jugend, Junioren bis Männer etwas beibringen will, was sie nie können, weil sie es nie können können. Nur begriffen hat's noch keiner. Weil es ist doch gang und gäbe, dass wir immer Dinge versuchen, die wir sowieso nicht können. Wir finden es doch alle völlig normal, uns mit den vergeblichsten Dingen zu befassen, stundenlang, monatelang, ein Leben lang. Es gibt zig Millionen Computer, davor sitzen zig Millionen Menschen und alle stöhnen. Was hat er denn jetzt? Spinnt der? Wieso macht er das nicht? Diese Schrottfirmen verkaufen von vornherein Schrottkisten, die nicht funktionieren, nach dem Motto, die Schwachstellen findet der Kunde. Aber anstatt diesen Computer-Heinis ihren unausgegorenen Mist um die Ohren zu hauen, setzen wir uns hin und versuchen, die Schose zum Laufen zu bringen. Obwohl wir genau wissen, dass wir es nicht können. Und so vergeht der Nachmittag und der halbe Abend. Oder sie versuchen monatelang die Börse zu ergründen. Und wenn sie es weit bringen, dann sind sie ein Börsenguru. Aber trotzdem macht die Börse immer, was sie will. Und nie, was sie vielleicht glauben. Oder sie versuchen ein Leben lang abzunehmen. Ach, so viele Bücher, so viele Zeitschriften, Kuren, Medikamente, Sportgeräte. Und so viele Dicke. Ananasdiät, Frühlingsdiät, Spargeldiät, Nulldiät, Saftdiät, Herbalife, Trennkost, Sauerkrautdiät. Nach jeder Diät haben sie 2 Kilo mehr drauf. Sinnlos. Es ist vergeblich, aber sie versuchen es trotzdem. Da hätten sie auch Fußballer werden können. Das ist es nämlich, was wir dem Fußball zu verdanken haben. Wir verlangen von uns ständig das, was wir nicht können. Wir sind völlig abgestumpft gegen das Vergebliche, nur wegen Fußball. Denn rein von der Evolution her kamen wir von den Bäumen runter, nahmen die Füße zum Laufen, die Hände für alles Übrige, Töpfern, Mozart, Beethoven. Wir wussten, wie wir klarkommen in der Welt. Die großen Tragödien waren Kriege, Seuchen und Naturkatastrophen. Bis 1867, da haben wir plötzlich angefangen, Fußball zu spielen. Das sah alles ganz harmlos aus. Die ersten Zeitungsberichte kann sich jeder vorstellen. Auf einer Wiese in Dartsworth haben sich am Sonntagnachmittag ungefähr 2 Dutzend Männer zu einer sonderbaren Betätigung verabredet, in 2 Mannschaften aufgeteilt, versuchten sie bis zur völligen Erschöpfung einen Ball durch in entgegengesetzter Richtung aufgestellte Tore zu befördern, wozu jedoch ausschließlich die Füße eingesetzt werden durften. Die öffentliche Ordnung wurde nicht gefährdet und so sah die herbeigerufene Polizei keinen Grund, das Treiben zu unterbinden. Irrtum. Die hätten alle erschossen werden müssen. Die öffentliche Ordnung wurde auf das Äußerste gefährdet. Gefährdet, sie wurde komplett zerschlagen. Denken Sie nur an die Zuschauer. Die fanden das am Anfang noch komisch. Haha, werden die gerufen haben, die spielen Ball mit den Füßen statt mit den Händen. Haha, die spielen den Ball mit viel Bums und wenig Präzision. Die Bälle fliegen weit, weit, weit am Tor vorbei. Die ersten Zuschauer sind gekommen, um sich ein abnormes Spiel anzuschauen. Aber wer mit Fußball aufgewachsen ist, wer also quasi ins Perversenhafte hineingeboren wurde, will ich mal sagen, der hatte doch überhaupt keine Chance mehr, das abnorm zu finden. Und wer das nicht abnorm findet, der findet gar nichts abnorm, ist eine Tatsache. Und ob das eine Tatsache ist, dann reden wir mal von den Tatsachen. Wenn eine Concorde abschmiert, dann sage ich nur, siehste, wir als Menschen, wir haben nichts da oben zu suchen, schon gar nicht mit Überschallgeschwindigkeit. Oder wenn ein U-Boot mit 100 Kameraden absäuft, genau dasselbe. Eine Hundertschaft Matrosen hat nichts auf dem Boden des Meeres verloren. Und mit den Genen, na, das gibt erst Theater. Da forschen sie ja wie die Blöden. Soll gut sein gegen Krankheiten, Alzheimer und so weiter. Aber wenn wir nicht mehr krank werden, was bremst uns denn überhaupt noch, als Menschheit jetzt, das Übrige zur Sau zu machen? Keinen juckt's, keiner ruft Abpfiff! Ist ganz normal, wenn ein Flugzeug abstürzt oder ein U-Boot absäuft. Dann fragt man nach den Ursachen und es heißt, es war was am Triebwerk oder ein Feuer an Bord. Aber die Ursache ist Fußball. Denn seit Fußball machen wir das, was wir nicht können. Und zwar mit viel Bums und wenig Auge. Das ist das Fußballgefühl. Seit 1867 hat es die Welt verändert und es wird uns den Untergang bringen. Jawohl, den Untergang. Das mit der Natur, das ist ewig. Die Natur ist so scheißewig und so groß. Man müsste alle Bälle erstechen, die Stadien planieren und die Torpfosten schreddern, die Netze zerfetzen, dass nur noch die Knoten übrig bleiben, im Fernsehen dürften nur noch Tierfilme kommen und keine Fußballübertragungen. Die Reporter müssten Marktschreier werden und die Spieler... Für meine Spieler habe ich was übrig. So einen Spieler aufzubauen, das ist schon was. Kinder, Knaben, Schüler, Jugend, Junioren bis Männer. Der Heiko kam in die Mannschaft mit 9, also Knaben. So lange kenne ich den Heiko. Absolut zuverlässig als Manndecker. Wenn ich dem gesagt habe, bleib an dem Zehner dran, dann blieb er da auch dran. Und der Zehner kam nicht durch, um keinen Preis. Einmal... Ich glaube, es war Schüler, also als Heiko Schüler war. Da lief einer allein aufs leere Tor zu, war durch, habe ich gedacht, hauen um! Und Heiko hat ihn umgehauen. Gab rot, klar. Aber ich dachte, so ist der Heiko. Eine treue Seele. Immer zum Training ist er gekommen, bei Wind und Wetter. Ich habe ihn bei der Jugend zum Kapitän gemacht und dann blieb er es auch bis zur Einberufung. Gab eine lange Diskussion, ob er anderthalb Jahre geht oder drei. Jeder Trainer will natürlich, dass sein Spieler nach anderthalb Jahren wiederkommt. Aber bei 3 Jahren als Unteroffizier, da hat man doch Verantwortung. Da lernt man doch, sich durchzusetzen. Als Unteroffizier muss man auch mal brüllen. Und das war das Einzige, was der Heiko nicht konnte, nicht wahr? Er war jetzt nicht der Typ, der heimlich Gedichte schreibt, das nicht, aber brüllen konnte er nicht. Das war sein einziges Manko. Der ist immer ran zu den Mitspielern und hat gesagt, deck mal den kurzen Pfosten. Dass der über den Platz brüllte, Andi, kurzer Pfosten, ab! Das war eher mein Stil. Ich dachte, vielleicht lernt er es da, so ein Kapitän auf dem Platz, der heißt nicht umsonst Kapitän, der muss die Mannschaft motivieren, von dem hängt alles ab. Wenn der Kapitän versagt, kannst du die Mannschaft vergessen. Da brauchen sie gar nicht aufzulaufen. Er war damals Junioren, als er die Musterung hatte. Wer für 3 Jahre geht, kann sich aussuchen, wo er hingeht. Wer 1,5 Jahre geht, kommt als kleiner Mucker in die Pampa nach Drögeheide. Das hieß wirklich Drögeheide. Ich habe gesagt, er soll lieber 3 Jahre gehen und in der Nähe bleiben. Dann kann er am Wochenende auf den Platz kommen, gucken, wie die Mannschaft spielt. Der Kontakt reißt nicht ab. Als Mucker in Drögeheide kommst du 2-mal im halben Jahr raus. Und das war's. Aber wenn er 3 Jahre geht und in der Nähe bleibt, und bei uns in der Nähe waren eben nur die Grenztruppen. Hat sich die Ausgänge immer so gelegt, dass er draußen war, wenn wir spielten. Spielberechtigt war er nicht. Aber auf der Bank hat er trotzdem gesessen und natürlich kam er auch mit in die Kabine. 88 zur EM haben wir zusammen ein paar Spiele gesehen, als die Holländer den Westen nochmal so richtig aufmischten. Da hat der Heiko bei mir zu Hause auf dem Sofa gesessen. Hatte Sonderurlaub. Und wie der Jürgen Kohler den Van Basten von den Beinen holte, da hat er mir gesagt, Trainer, ich habe einen umgehauen. Das hatte ich mir schon gedacht. Gab ja nicht viele Gründe für Sonderurlaub. Heiko, habe ich zu ihm gesagt, wir haben uns diese Welt nicht ausgesucht, ist nicht deine Schuld und auch nicht meine, dass die Welt so ist. Was soll's? Der Erste war er nicht und der Letzte auch nicht. Und damit war die Sache für mich erledigt. Was soll ich denn mit dem Captain, der stets und ständig an sich zweifelt? Für einen Heiko war es auch gut, dass er sich mal ausgesprochen hatte. Als Trainer muss man doch da sein für seine Jungs, wenn die was auf dem Herzen haben. Die ganze Scheiße fing erst an, als die Mauer gefallen war. Für Heiko war das mit dem Mauerfall... Da macht er einen an der Grenze und ein Jahr später ist es vorbei, das ist doch nichts. Wenn sie stehen geblieben wäre, immer noch, dann gut, aber so schnell danach. Von mir aus war das nicht nötig. Mir hat bis heute noch keiner erklärt, was ich in Italien soll, allein. Ich kann auch darauf verzichten, nach England zu fahren und mich mit Links- oder Rechtsverkehr durcheinander bringen zu lassen. Naja. Wenn Sie meinen, aber für einen Heiko war das nicht gut. Und eines Tages fällt denen ein, ihn anzuklagen in Berlin. Ich hatte endlich die Mannschaft wieder zusammen. Wir hatten eine super Saison. Und wenn wir das letzte Spiel nicht verlieren, würden wir aufsteigen. Ganz klare Ausgangssituation. Das Spiel wurde auf den Dienstag verlegt, weil der Schiedsrichter, das habe ich schon erzählt, und ausgerechnet an diesem Dienstag ist der letzte Tag von dem Prozess. Ich habe den Heiko gefragt, ob er das auch schafft zum Anpfiff. Und das konnte er mir nicht sagen. Ob er unbedingt hin muss, habe ich ihn gefragt. Er wird hier gebraucht. Es war der letzte Tag, der mit den Plädoyers, wo man gefragt wird, ob man noch was sagen will, wo man sagen muss, dass es einem leid tut. Klar, da musste er da sein. Was macht das für einen Eindruck, wenn der Angeklagte am letzten Tag fehlt? Das Urteil steht ja noch nicht fest, angeblich, im sogenannten Rechtsstaat. Und deshalb habe ich den Heiko schon verstanden. Also gut, habe ich gesagt, ich fahre dich. 170 Kilometer, ich bringe dich direkt aus dem Gerichtssaal auf den Platz. Die Klamotten tun wir hinten rein, umziehen kannst du dich unterwegs. Als Trainer muss man das machen, weil der Heiko in der Abwehr, der ist einfach eine sichere Nummer. Den brauche ich in einem Spiel, das wir nicht verlieren dürfen. Auf die Art war ich am letzten Tag dabei und ich habe das alles gesehen. Die Richterin, die keine Ahnung hatte, sich aber total unparteiisch geben musste, natürlich. Und die ganzen Presseleute. Ich bin kaum reingekommen. Ich als Trainer, der den Heiko schon kennt von Kindesbeinen an. Heiko hat sich gefühlt, als hätte er das Verbrechen des Jahrhunderts begangen. Da bin ich aufgestanden in diesem Affenzirkus und habe gesagt, dass ich den Heiko kenne, seit er mit 9 in die Mannschaft kam, dass ich sein Trainer bin und dass ich hiermit unter Eid aussage, dass der Heiko einfach eine andere Beziehung hat zu Autoritäten. Der macht, was man ihm sagt und fragt nicht und diskutiert nicht rum. Aber diese Richterin, die keine Ahnung hat, ich sag nur Vergatterung, diese Richterin wollte mich unterbrechen. Aber ich habe mich nicht unterbrechen lassen, sondern habe noch gesagt, dass der Heiko das nicht von sich aus gemacht hat, sondern weil es andere wollten. Das habe ich alles gesagt und daraufhin hat sie mich rausschmeißen lassen. Und sowas ist nun Gerechtigkeit, sage ich. Wollt ihr mich nicht gleich mit anklagen, da setze ich mich doch neben ihn auf die Bank. Hier, Handschellen, das macht mir doch gar nichts. Die Schöffen mussten so tun, als hätte ich gar nichts gesagt. Die mussten in ihrem Gehirn löschen, was ich gesagt habe. Okay, was soll's. Ich hab mich dann ruhig verhalten. Ich wollte ja auch, dass die fertig werden da drin. Und wie es zu Ende war, sind die ganzen Reporter los auf den Heiko. Der war schon froh, dass ich da war. Aber trotzdem war er psychologisch angeknackst. Ich verstehe was von Psychologie. Als Trainer muss man sich mit Psychologie absolut auskennen, sonst braucht man gar nicht erst anzufangen. Im Auto haben wir wenig gesprochen. Ich wollte wissen, ob der Sport gemacht hat. Ja, sagt Heiko, Kraftsport. Kraftsport. Ist doch wirklich die idiotischste Sportart. Passt prima zusammen. Kraftsport und dann auf die Grenze losrennen. Wir haben es geschafft bis zum Anpfiff, rechtzeitig, aber er war psychologisch angeknackst. Der Gegner, das war ein sogenannter Frühstücksgegner, aber an dem Tag lief's nicht. Heiko spielte wie mit einer Kugel am Bein. 3 Minuten vorm Abpfiff steht's 2-2 und plötzlich sind die durch, rennen aufs Tor zu, die Abwehr offen, nur noch der Torwart und Heiko, der kommt an Heiko vorbei, Heiko ihm nach und ich denke, Heiko, hauen um! Nicht nur gedacht, ich hab gebrüllt, Heiko, hauen um. Hätte Freistoß gegeben und natürlich für Heiko die rote Karte, aber die letzten 3 Minuten wären wir auch zu 10 über die Zeit gekommen. Ich war wirklich laut genug, er hat mich gehört, er hat mich immer gehört. Aber er hat's nicht gemacht. Der schiebt uns das Ding rein, wir liegen 3-2 zurück und verlieren das Spiel. Aufstieg, futsch. Hinterher in der Kabine habe ich den Heiko gefragt, warum er das nicht gemacht hat. Es ging für die Mannschaft um alles, um den Aufstieg. Wir hätten in einer ganz anderen Liga gespielt, so weit oben wie nie. Da fing der Heiko tatsächlich an zu heulen. Ein erwachsener Mann. Heulte wie damals mit 9. Heiko, habe ich gesagt, ist doch nur ein Spiel. Als Trainer muss man immer die richtigen Worte finden. In jeder Situation. Sonst braucht man gar nicht erst anzufangen. Aber diese Gerichte verstehen nicht das Mindeste von einer Spielerpersönlichkeit, an der ein Trainer jahrzehntelang gearbeitet hat. 2 Jahre auf Bewährung hat er gekriegt. Bewährung. Gespielt hat er, als ob er abgeht, wenn er mal gelb sieht. War nicht mehr der Alte. War nicht mehr der Alte. Hatte keinen Sinn mehr. Aber es kommen ja neue. Die Bayern haben ihre Champions League gewonnen. Das machst du psychologisch. Die Begeisterung musst du nutzen. Die Sache musst du am Kochen lassen. Mit der Mannschaft wächst du mit. Da bleibst du dran. Männer! Das war Leben bis Männer von Thomas Brussig. Eine Lesung mit Manfred Krug. Aufgenommen im Tritonus Studio Berlin im Dezember 2001, Technik Beate Halberschmidt, Redaktion Christine Meierling, eine Produktion der Roof Music GmbH für die Reihe Tacheles, für die MDR Kultur, die Ursängende Rechte erwarb.